Und dann tat er das Einzige, was ihm zu tun übrig blieb. Er begann, am Rande des tiefen Abgrunds entlang zu wandern. Der tiefe Abgrund verlief in einer gezackten Linie durch die Bergwüste, und natürlich gab es an seinem Rand keinen Weg, sondern auch hier erhoben sich Felsentürme, die er erklimmen musste und die manchmal bedenklich unter ihm schwankten, oder ihm lagen riesige Gesteinsbrocken im Weg, die er mühsam umgehen musste, oder es senkten sich Geröllhalden gegen den Erdspalt zu, die in Bewegung gerieten, sobald er sie überquerte. Mehr als einmal trennte ihn nur noch ein Fußbreit vom Absturz. Hätte er gewusst, dass ein Verfolger auf seiner Spur war, der ihm Stunde für Stunde näher kam, so hätte er sich vielleicht doch zu irgendeiner Unbedachtheit hinreißen lassen, die ihn bei seinem schwierigen Weg teuer hätte zu stehen kommen können. Es war jenes Wesen aus Finsternis, das ihn verfolgte, seit er aufgebrochen war. Inzwischen hatte sich seine Gestalt so weit verdichtet, dass man ihre Umrisse klar erkennen konnte. Es war ein Wolf, pechschwarz und groß wie ein Ochse. Die Nase immer am Boden trabte er auf Atreus' Spur durch die Felsenwüste der toten Berge. Die Zunge hing ihm weit aus dem Maul. Er hatte die Lefzen hochgezogen, sodass sein fürchterliches Gebiss zu sehen war. Die Frische der Witterung sagte ihm, dass ihn nur noch wenige Meilen von seinem Opfer trennten, und der Abstand verringerte sich unerbittlich. Aber Atreo ahnte nichts davon und suchte sich seinen Weg vorsichtig und langsam. Als er gerade in einer engen Höhle steckte, die wie eine gewundene Röhre durch ein Felsenmassiv führte, hörte er plötzlich ein Getöse, das er sich nicht erklären konnte. Bedachtsam kroch Atreo weiter, erreichte schließlich den Ausgang und streckte vorsichtig den Kopf hinaus. Und nun sah er, über der Finsternis des tiefen Abgrundes, von einem Rand zum anderen gespannt, hing ein ungeheures Spinnennetz. Und in den klebrigen Fäden dieses Netzes, die dick wie Seile waren, wand sich ein großer weißer Glücksdrache, schlug mit Schwanz und Klauen um sich und verstrickte sich doch nur immer rettungsloser.